Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche, die relativ kurz ist. Diese Woche, weil wir nur heute Nacht hier sind und dann wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer montags eine freie Themensendung, eine offene Telefon-Talkshow. Also, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer ist der Andreas. Und Andreas ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo, Andreas. Dein Thema? Ja, mein Thema ist Erfurt und wie die Medien im Moment damit umgehen, was für Musik man hört und was für Computerspiele man spielt. Mhm. Also, es gibt im Moment die Überlegung, gewisse Computerspiele zu verbieten, weil man der Auffassung ist, dass eine Gewaltbereitschaft dadurch gefördert wird und dass die Hemmschwellen dadurch niedriger gehängt werden. Ja, genau. Das ist die Argumentation vieler Politiker im Moment und vieler, auch einiger Psychologen. Ja, aber das sehe ich nicht so. So, wie siehst du es denn? Ja, also ich meine, ich spiele auch so eine Spiele, von wegen Counter-Strike und Silent Scope und so. Und ich meine, das wird ja auch von Millionen gekauft. Und dass 5 oder 6 Leute davon, oder ein paar mehr auch, dass sie davon ausrasten oder psychisch damit nicht fertig werden. Also ich weiß nicht, dass man, ob man dann alle über einen Kamm scheren kann. Sicherlich will niemand alle über einen Kamm scheren. Aber allein die Tatsache, dass die Gefahr besteht, dass eine Minderheit, wenn auch eine Minderheit, ausrasten kann und dass bei einer Minderheit so etwas ausgelöst werden kann, ist doch eigentlich schon Grund genug zu sagen, wir brauchen diesen Driss nicht. Ja, also man kann doch eigentlich auch darauf verzichten. Ja, man könnte darauf verzichten. Also man könnte auch auf die Vereine verzichten, die Schützenvereine. Könnte man vielleicht auch drüber diskutieren, aber das ist sicher noch komplizierter und differenzierter zu sehen auf jeden Fall. Man darf zum Beispiel aber wirklich auch nicht alle Leute, die in Schützenvereinen tätig sind, jetzt in eine nicht kriminalisieren. Nee, das kann man auch nicht über einen Kamm scheren. Aber weißt du, Andreas, ich bin da gar nicht so empört drüber, als ich das gehört habe. Weil ich auch den Eindruck habe, nicht nur bezogen auf Computerspiele, sondern auch bezogen auf Fernsehen, bezogen auf Videos, bezogen auf Kinofilme, dass man so sehr mittlerweile schon vertraut ist mit Gewalt und mit Töten, dass wirklich die Hemmschwelle vielleicht bei jungen Leuten, die da so reinwachsen, relativ gering ist, dieses auch in die Realität, in den normalen Alltag zu übertragen. Jawohl. Und wenn man da einen Riegel vorschieben könnte, der vielleicht gewisse Risiken minimiert. Warum nicht? Ja, aber das wird ja nur, das ist ja nur ein kleiner Teil. Natürlich, aber das ist halt der kleine Teil, der solche schlimme Dinge anrichten kann, wie wir es jetzt in Erfurt erlebt haben. Ja. Ja, aber ich meine, das ist ja jetzt erst nur einmal passiert. Das kann, also jetzt, wenn man das weiter macht, dann heißt es ja nicht, dass jetzt alle Leute oder viele Leute, dass sie das dann weitertreiben. Klar, es ist einmal passiert, aber einmal ist schon zu viel. Ja, das ist recht. Und wir wollen jetzt eigentlich, wir wissen ja gar nicht so diese Dunkelziffer von, ich sage es mal, kleineren Gewalttaten, die vielleicht darauf zurückzuführen sind, dass man einfach lockerer mit Waffen umgeht, lockerer mit Gewalt umgeht, auch lockerer damit umgeht, jemanden mal einfach so ins Gesicht zu schlagen. Das wissen wir ja alles gar nicht, was aber auch darauf zurückzuführen ist. Ja, also ich meine mit den Gewissen. Weißt du, was ich gut verstehen kann, ist, dass du sagst, ich konsumiere solche Sachen auch und ich bin stinknormaler junger Mann und werde nie in meinem Leben auf die Idee kommen, jemandem Gewalt anzutun. Nee, kann ich auch gut verstehen. Aber die andere Seite, um einfach Unheil zu verhindern, finde ich nicht schlecht, zumindest anzudenken. Ja, anzudenken, also ja, finde ich auch nicht schlecht, aber man sollte dann nicht alle über einen Kamm scheren. Nee, ich glaube, da sind wir uns auch ganz einig und das will auch keiner. Ja. Andreas, danke für deine Meinungsäußerung. Ja, ich danke dir auch und schön mal hier dabei zu sein. Ja, ich habe mich auch gefreut, dich kennengelernt zu haben. Alles klar. Tschüss, Andreas. Ciao. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, ruft mich an. Es ist jetzt bei mir Kalle und Kalle ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Abend, Kalle, Domian. Ja, hallo Kalle. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist vom Vergangenen. Das war ja das Geheimnis. Das mache ich nur heimlich, ne? Das war das Thema. Ja. Am Donnerstag, ja. Ja. Was machst du denn nur heimlich? Ja, ich hatte damals, beziehungsweise auch jetzt noch, trage ich gerne Damenstrumpfhosen. Trägst du gerne Damenstrumpfhosen? Ja. Jetzt im Moment auch, wenn ich mal ganz intim fragen darf? Nein, so jetzt zur Zeit nicht. Warum trägst du gerne Damenstrumpfhosen? Das ist von der Jugend her. Von der Jugend her? Das liegt lange zurück. Wann hast du denn zum ersten Mal so ein Ding angezogen? Mit 10 Jahren. Ausgeliehen oder gestibitzt von der Mama? Von der Mutter. Von der Mutter. Und hast du dir als kleiner Stöpsel, einfach dir das Ding genommen, angezogen? Und was hast du da empfunden, als du es angezogen hast? Ja, das war irgendwie erregend. Schon als Kind quasi. Mhm. So, und das hat sich dann. Ich kriegte das damals mit, wie Mama und Papa das gemacht haben. Was? Du hast mitbekommen, wie die miteinander geschlafen haben? Ja. Und was hat das mit der Strumpfhose zu tun? Irgendwann kam mir da die Idee, ich weiß nicht warum, und hab mir da die Strumpfhosen übergezogen. Mhm. Das hatte aber nichts direkt damit zu tun, dass du da gespingst hattest. Nee, gar nichts. Das war nur zeitgleich so anzusiedeln. Und das jetzt war dann an und das ging so ungefähr 10 Jahre lang. Mhm. Und dann? Dann richtig eine Freundin und das hat sich dann so verloren. Mhm. Also durch die Freundin hast du dich vielleicht auch ein bisschen geniert, das zu machen? Ja, oder war das verloren. So, und jetzt bist du 40 Jahre alt. Seit wann praktizierst du das jetzt wieder? Tja, seit ich verheiratet bin. Und wie lange bist du verheiratet? 11 Jahre. 11 Jahre. Weiß deine Frau davon? Ja. Die weiß davon? Meine Frau akzeptiert das. Das heißt, du ziehst die Strumpfhosen von deiner Frau auch manchmal an? Oder kaufst, ja, dir, oder kaufst du dir selbst welche? Nee, gar nicht. Im Gegenteil, ich kaufe für meine Frau und für mich, dass das passend ist. Habt ihr denn die gleiche Größe? Ja, ungefähr. Ungefähr. Was bevorzugst du für Strumpfhosen? Schwarze? Ja, schwarze, braune. Ich war damals in Haft gewesen, um das mal ein bisschen zurückzuschieben. Ja. Und meine Frau wusste davon, bevor ich in Haft gegangen bin. Mhm. Und alles. Ich habe ihr das ja offenbart. Mhm. Und sie hat dann die Strumpfhosen, so auf Deutsch gesagt, reingeschmuggelt. Ach so, da hast du es im Knast auch schon genießen, ja, quasi genießen können. Das haben die anderen Jungs aber nicht mitgekriegt. Nein, gar nicht. Nee. Ich habe die nur für mich getragen. Wann trägst du die denn? Jetzt zum Beispiel? Jetzt allgemein, tagsüber oder so. Ich bin verheiratet, wie gesagt. Mhm. Ich habe auch Kinder. Mhm. Aber ich tue das nicht öffentlich tragen, wo meine Kinder das sehen. Mhm. Das will ich nicht. Aber du trägst sie schon mal tagsüber unter ich der Hose? Unter deiner, die unter der Hose, ja, und ich fahre auch in die Stadt rein und... Wenn du dann diese Strumpfhosen anhast, Kalle, so im normalen Alltagsleben, beispielsweise du gehst einkaufen bei Aldi oder wo auch immer und hast deine Damenstrumpfhosen an, was ist denn das für ein Grundgefühl, mit dem du dann rausgehst? Das ist halt warm, das ist ein super Eigengefühl, ich weiß auch nicht, was. Ziehst du dann unter diese Damenstrumpfhose auch noch eine Unterhose? Nee, das nicht. Ist es, wenn ich das so interpretiere, ist es so eine grunderotische Stimmung, mit der du dann rausgehst? Ja. Mhm. Das Thema hieß ja, das mache ich nur heimlich. Bei dir stimmt es ja da nicht so ganz, weil deine Frau das ja weiß. Ja, jetzt. Damals, wo ich das heimlich gemacht habe, bei meiner Mutter, vor aber es stimmt ja 20, 30 Jahren, da kriegte ich auf die Ohren dafür. Da hat meine Mutter mich dabei erwischt. Ach so, ach so. Und da kriegte ich Schläge. Ja. Und das war für mich kein Grund, um die Sache Sinn zu lassen. Im Gegenteil, das hat mich weiter animiert. Aber es ist insofern auch noch passend zum Thema, weil du, weil das ja sonst niemand weiß, außer deine Frau wahrscheinlich, ne? Jetzt. Ja. Ja. Bezieht ihr das auch so in eure Sexualität, in eure Liebesspiele mit ein, dass du diese Strumpfhose anhast? Ja, mit. Das kann man so. Das macht auch Riesenspaß. Ja, also sie stößt das keinesfalls ab, dass ihr Kerl, ihr Mann dann halt auch eine Damenstrumpfhose anhat? Nee, gar nicht. Ist es denn so, dass dass du jedes Mal dieses Ding anhast, wenn ihr miteinander schlaft, vorher? Nein, das nicht. Nur zwischendurch mal mit. Und meine Frau, die gibt mir auch mal die Strumpfhose und sagt, hier, kannst du mal mit anziehen. Ach so, trägst sieht du gut aus. Ach, ja. Und, ne? Aber das müsst ihr halt sehr heimlich machen, wenn du sagst, ihr habt Kinder, dass die das nicht mitbekommen. Nein, die kriegen das nicht mit. Wie alt sind die Kinder? Das ist 10 Jahre nach unten. Wie 10 Jahre nach unten? Das ist von 10 Jahre nach 1 Jahr. Ach so. Ich habe 5 Kinder. Ach so. 5 Kinder von 10 entwickelt sich das nach unten, verstehe. Ja. Aber das ist doch eine tolle Sache, dass du das Glück hast, eine Frau gefunden zu haben, die da auch drauf, die das mitmacht. Das ist ja das, was ich richtig finde, beziehungsweise dass ich bin auch froh, dass meine Frau dies akzeptiert. Mhm. Dass ich mal zwischendurch eine Damenstrumpfhose anziehe oder so. Mhm. Und sie sagt nicht, nee, ich mag das nicht. Im Gegenteil, sie sagt, ja, ich finde das schön. Mhm. Damals, als du im Knast gesessen hast und deine Frau dir dann so ein Päckchen mitgebracht hat, das war doch sicher so, dass du die dann angezogen hast und das ja, dazu geführt der hat. Handbetrieb, der kam dann hinterher. Der kam, genau. Aber das ging natürlich nur, wenn du eine Einzelzelle hattest. Hattest du die? Ja, die hatte ich. Die hattest du, ja. Ich war Beikoch gewesen. Ich hatte überall Einzelzelle. Mhm. Wie hoch ist denn dein Verbrauch an Damenstrumpfhosen? Wie oft kaufst du dir eine? Ich kaufe mir keine. Ich kriege sie jetzt zurzeit von meiner Frau. Und meine Frau kriegt sie von mir geliefert, im Monat 5 Stück. 5 Stück. Die Frau kriegt sie von dir geliefert? Gekauft. Das heißt, du kaufst sie für deine Frau und deine Frau für dich? Ja. Ach so, ja, sehr geschickt. 5 Stück im Monat? Ja, so ungefähr. Ja. Tendenz steigend oder ist das ja, so? Ja, das kommt drauf an. Kommt drauf an? Ja. Ja. Ja, Kalle, jeder so, wie er es mag, ne? Und wenn du Spaß dann hast und sogar deine Frau das mitmacht, ist es eine optimale Lösung für eure Erotik und eure Sexualität. Finde ich gut. Das ist bis jetzt immer gut gekommen. Fantastisch. Und 5 Kinder kommen nicht von alleine. Na, ich glaub's wirklich. Schönen Gruß an deine Frau. Besten Dank. Tschüss, Kalle. Domian, viel Glück für deine Sendung. Danke, sehr lieb von dir. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Sina. Und Sina ist 26 Jahre alt. Stimmt, ja, ne? Hallo Sina, dein Thema. Ja, und zwar, mein Thema ist auch bezogen auf den Donnerstag. Mhm. Es scheint viele Leute zu geben, die Geheimnisse haben. Ich sag's ja, alle haben Geheimnisse. Ja, und zwar, bei mir geht's darum, ich schaue heimlich vorwiegend homosexuelle pornografische Filme. So, was tust du? Ja, es ist mir gelegentlich auch ein bisschen unangenehm, aber ja. Wie kommst du denn an diese Sachen ran? Weil er angefangen hat damit, dass man auf einem Kanal hier im Fernsehen so eine Serie lief und das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen neugierig gemacht. Wie, da zeigen die Pornos? Nein, so also Soft-Pornofilme, nicht mal direkt Porno, sondern so Liebesfilme. Aber mit Männern? Mit Männern, ja. Weil. Und das hat mich tierisch neugierig gemacht und dann bin ich mal in die Videothek gewandert und dachte, gleiche dir aus, fällt nicht auf. War mir tierisch peinlich, ich glaube, ich habe einen tierisch roten Kopf gehabt. Das glaube ich, ja. Vor allem, ich bin selber noch Mutter und der größte Teil der Leute, die hier wohnen, wissen das. Ja. Und ich war aber ganz normal abgelaufen und dann bin ich halt nach Hause gegangen, konnte es kaum abwarten. Hast du es dir schön gemütlich gemacht? Hab es mir gemütlich gemacht, hab mir mein Stäbchen, sage ich mal, geholt, dieses laut brummende Etwas. Ja, wir verstehen es alle, was du meinst. Ja. Gut. Das Stäbchen lag also schon parat daneben. Ja, na, ich hab's erstmal aufgekramt. Na gut. Und hab's mir dann halt gemütlich gemacht und hab's halt angeguckt und ich fand's, bei mir war es zwischen Abneigung und interessant und ich drücke also, ich muss dir sagen, mich wundert das überhaupt nicht. Also nicht, weil, nein, also so nur auch nicht, weil ich es jetzt von meiner Warte aus sehe. Nein, weil es ist doch klar, die meisten Hetero-Männer fahren völlig auf Lesbenpornos ab. Und ich kenne so viele Frauen, Hetero-Frauen, die auch Schwulenpornos abfahren. Das kann man ja miteinander vergleichen. Wenn du das jetzt erklären solltest, jemandem, warum findest du das gut? Warum findest du es erregend? Warum findest du gar geil, wenn man das so krass ausdrücken möchte? Warum ist es so? Wahrscheinlich, weil es das Unbekannte ist, nehme ich mal an. Ich meine, man geht da nun nicht auf die Straße und sieht da nun ein Pärchen, das da nun in der Ecke nun oder, vollzieht. Oder ist es vielleicht auch das, dass da eben zwei Männer sind, dass dich das dann noch mehr erregt, als wenn eben nur ein Mann da ist? Das ist wahrscheinlich. Ich meine, ich gucke mir auch gelegentlich Hetero-Filme an, genauso wie Lesben-Filme. Aber bei schwulen Filmen ist es halt doch was anderes. Es ist halt interessanter. Und dann onanierst du auch dabei. Ja. Das Stäbchen kommt dann in Aktion. Genau. Ja. Du hast ja gesagt, du bist auch Mutter. Ja. Alleinerziehend oder bist du in einer Partnerschaft? Nee, ich bin jetzt seit einer Weile alleinerziehend. Mhm. Wie alt ist dein Kind? Zweieinhalb. Mhm. Ja, also er kriegt es noch nicht mit, er soll es auch gar nicht mitbekommen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber das kann man ja auch dann so regeln, dass er es eben wirklich nicht mitbekommt. Ja, nee, die Sache ist auch, weshalb das verheimlicht ist, weil ich lebe so in so einer Spießerfamilie, in Anführungsstrichen. Also wenn ich das da irgendjemandem erzähle, ich glaube, die würden alle einen Herzinfarkt kriegen und erstmal versterben. Du hast aber keinen Freund im Moment. Nein, ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin gerade sowieso tierisch beschäftigt auf Arbeitssuche und Wohnungssuche, beziehungsweise Wohnung kann ich jetzt gewinnen. Da hat aber gar kein Mann einen Platz im Moment. Erstmal nicht. Ich bin erstmal mit mir selbst gut beschäftigt. Sag mal, Sina, wie oft kommt es denn vor, dass du dir solche Produkte ins Haus holst? Also ins Haus holen habe ich bis jetzt bloß einmal per Videothek und einmal selber gekauft. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich die durch hatte. Und angucken tue ich sie etwa, immer dann, wenn ich Lust verspüre. Also es ist nicht irgendwie auf zeitlich begrenzt oder so, es ist halt, wenn ich lustig bin. Hast du schon mal Kontakt zur schwulen Szene gehabt? Warst du beispielsweise mal in einer schwulen Diskothek? Kennst du dich in Berlin ein bisschen aus, so ganz klein wenig? Ja, ganz klein wenig schon. Ja, gibt doch diese Busche. Ja. Und ich war selber mal eine Weile mit einer Frau zusammen und bin deshalb auch da ein bisschen reingeraten und ich muss dir ehrlich gestehen, ich weiß ja, dass du auch homosexuell bist, und ich muss ehrlich gestehen, wenn ich jetzt zwei Männer auf der Straße sehe, die sich Händchen halten, geht dann auch, wenn die sich dann küssen, finde ich es doch ein bisschen komisch. Ach. Ein komisches Gefühl, ja. Ja, wahrscheinlich, weil es ungewohnt immer noch ist. Ja, es ist, die meisten gucken dann so, diese Beine, und das ist ja eklig, können sie sich nach Hause verlegen. Und es ist bei mir so eine Art zwischen Abneigung und Interesse. Also ich würde nicht hingehen und sagen, hört mal auf, das ist ja widerlich, um Gottes Willen, was soll ich machen? Also die Frage mit der Diskothek war nur darauf abgezielt, ob dich das in der Diskothek auch anmacht, wenn du zwei Männer miteinander rummachen siehst. Nee, das ist eigentlich weniger. Das weniger. Ich habe auch zwei Pärchen kennengelernt, das ist auch ganz lieb und nett war. Und das kann ich, also da hätte ich auch nie gefragt, ob ich mal zugucken kann oder sowas. Das nicht. Da fand ich es eher schon ein bisschen niedlich, weil die waren auch noch im Teenager-Alter. Ja, ja. Und da war das eigentlich ganz normal, als wenn es halt Kumpel wären, aber so, dass es jetzt irgendwie mich angemacht hätte, das weniger. Nee. Also, aber dich machen diese Filme an. Genau. Und das ist so dein kleines Geheimnis, wo du deinen kleinen oder auch mehr, vielleicht größeren Spaß bei hast, wenn du alleine bist. Ich habe mit dem Vater von dem Kleinen das mal mir zusammen angeguckt, dann war zusammen weggegangen. Ich meine, er hatte keinen Bock auf irgendwelchen Sex gehabt, und ich meine, einer schon. Und da habe ich gedacht, na lass uns doch mal wieder einen Film angucken. Und ich habe ihm das aber nicht gesagt, was für einen. Und ich schieb ihn so rein und er so, oh, Hilfe, nein, ich und er habe ich halt so, haben wir halt das Spielerchen gemacht und auch mit dem kleinen brummenden etwas. Und so scherzhalber habe ich halt an ihn auch rumgespielt und er fand das ja gar nicht so nett. Aber zu guter Letzt kam es dann doch so weit, dass wir miteinander geschlafen haben. Na wunderbar. Sina, danke dir für deinen Anruf. Und wer weiß, vielleicht identifizieren sich da schon mehrere Frauen mit, die das auch ganz heimlich tun und sich das noch nicht getraut haben zu erzählen. Ja. Schöne Grüße nach Berlin. Gut, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Sabrina, 22 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ich hätte gar nicht erwartet, durchzukommen. Nun hat's geklappt. Sabrina, um was geht es? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema sind die Krankheitsfälle in meiner Familie. Also sehr viele Menschen in meiner Familie haben Krebs gehabt und haben noch. Und also gibt es da eine genetische Disposition, wie man das so sagt, in eurer Familie? Ich würde es annehmen. Also wenn ich zum Arzt gehe und mich untersuchen lasse, gebe ich schon an und es wird mir auch gesagt, ich soll mich schon öfter mal untersuchen lassen, durchschicken lassen. So. Wie viele Krebsfälle gab es denn so in dem, ich sag's mal, näheren Verwandtschaftsumfeld? Also eine Großtante von denen ich jetzt ganz konkret weiß, ich weiß, dass es noch mehr gab, aber da weiß ich nicht genau, in welcher Richtung. Eine Großtante von mir hatte Krebs, sie ist im vergangenen Herbst gestorben. Mhm. Meine Tante hatte Krebs, sie ist im November gestorben. Mhm. Mein Vater hatte Krebs, er ist am 15. März gestorben, dieses Jahr. Und dadurch beeinflusst durch... Aber das ist ja schon, allein was du jetzt erzählt hast, ist ja schon sehr schlimm, weil das so auch so nah beieinander ist und man so ein, angefangen vom Vater bis hin dann zur Tante. So das ist nur Familie meiner Mutter. Bitte? Das ist nur die Familie meiner Mutter. Mhm. Und sehr dadurch beeinflusst, dass meine Tante so jung gestorben ist, also relativ jung. Wie alt war sie? Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube, sie war so 46 ungefähr. Mhm. Und ja, sie ist gestorben Ende November und mein Opa ist nicht wirklich damit klargekommen. Er hat es nicht wirklich verstanden zum Schluss. Es wurde schon langsam ein bisschen langsamer und so. Und ich weiß nicht genau, wie ich es erklären soll, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Und ja, er hat es nicht verstanden und hat einfach einen Schlaganfall erlitten. Er war so geschockt. Und er hat den ersten erlitten an einem Freitag. Ich weiß nicht genau, welches Datum, aber das ist ja nicht besonders wichtig. Und montags war die Beerdigung seiner Tochter, also meiner Tante. Wir sind hingefahren und sind auf dem Beerdigungscafé, der ja immer ist, dann angerufen worden. Also ich habe die Mailbox meines Handys abgehört und mein Vater drauf, wir sollen sofort nach Hause kommen, dass unser Opa die letzte Ölung bekommen hat. Und wir haben uns ins Auto gestürzt und sind direkt hingefahren und er ist in derselben Nacht noch gestorben. Yeah. Und dann war meine Oma ganz alleine und die ist dann auch daraufhin gestorben. Also das war alles irgendwie beeinflusst. Das ist ja schrecklich, dass das alles so, die beiden waren nicht krank. So nah beieinander liegt. Was war jetzt genau der Grund deines Anrufes, Sabrina, dieses Phänomen zu erzählen, dass sich das so bald, die Todesfälle und die Unglücksfälle, oder bezieht sich das auch auf deine Person, dass du Angst hast? Ich habe schon Angst, aber ich mache mir das selber nicht so sehr bewusst. Wenn es mir eigentlich ginge, war, wie soll ich sagen, also wie unterschiedlich die Anteilnahme war. Es ist klar, dass meine Tante hat zum Beispiel sehr weit weg gelebt. Zu der hatte ich keinen sehr engen Kontakt. Also ich habe sie zwar sehr gern gehabt, aber... Wie meinst du die Anteilnahme von anderen oder deine Anteilnahme an dem Tod? Die Anteilnahme von anderen. Ja. Da habe ich nicht viel Kontakt zu gehabt. Aber wenn ich jetzt mal an meinen Vater denke, der am 15. März gestorben ist. Das sind anderthalb Monate her. Und er war mein Vater und ich hab ihn nur als meinen Vater immer gesehen. Ich habe nicht viel von seinem Leben gewusst. Obwohl... Warum hast du nicht viel von seinem Leben gewusst? Ja, das ist sehr seltsam zu verstehen. Meine Eltern sind glücklich verheiratet, sie sind sehr glücklich. Und ihr seid auch in einer Familie aufgewachsen? Also ja, wir haben ein eigenes Haus, wir leben in einer kleinen Eifelgemeinde und das ist... Der Vater, ja, jetzt nochmal... Das waren jetzt so viele Unglücksfälle, dass ich das jetzt nicht richtig geordnet habe. Hat der Vater lange gelitten? Oder war das nicht plötzlich? Er war drei Jahre lang, hat er schon die Diagnose gehabt. Und er hat die letzten sechs Wochen seines Lebens nicht laufen können. Was für ein Krebs hatte er? Was für ein Krebs hatte er? Er hatte Leberkrebs. Moment, langsam. Ich wundere, dass du... Darmkrebs und Metastasen auf der Leber. Und das war schon bei der Diagnose so. Ja. Am 15. März erst gestorben. Ja. Mich wundert, dass du relativ stabil darüber erzählst. Das wundert sehr viele Menschen. Das wundert wirklich sehr viele Menschen. Und viele Menschen... gerade auf meinem Arbeitsplatz stelle ich das fest, haben wohl den Eindruck, dass es mich gar nicht interessiert. Warst du denn sehr traurig? Dann bist du sehr traurig? Ich bin sehr traurig darüber, ja, nur ich kann das fremden Menschen gegenüber schlecht zeigen. Also auf meinem Arbeitsplatz zum Beispiel gar nicht. Die haben wohl wirklich den Eindruck, es interessiert mich nicht. Es ist mir der Grund deines Anrufes noch immer nicht klar, Sabrina. Ja, ich hab versucht, das dir zu erklären. Es hat mich sehr gewundert, wie stark die Menschen Anteil genommen haben. Also auf der Beerdigung meines Vaters stand ich da und habe da erst begriffen, was für ein Mensch mein Vater gewesen ist. Du hast da erst begriffen, was für ein Mensch dein Vater war? Ja, weil ich habe ihn immer nur als meinen Vater gesehen, der fast nie zu Hause war. Er war Berufskraftfahrer. aber so gut wie nicht zu Hause. Deswegen kann ich ihn auch immer noch nicht vermissen. Ich lebe nicht zu Hause bei meinen Eltern, schon seit Jahren nicht mehr. Und ich kann ihn einfach nicht vermissen. Du sagst, dir ist es da klar geworden, wie verschiedentlich die Anteilnahme ist. War das jetzt so eine besondere Erkenntnis? Ich meine, das ist doch normal, dass nahestehende Menschen vielleicht ganz anders emotional reagieren als Menschen, die im weiteren Umfeld um einen herum leben. Ja, das ist klar, aber es war zum Beispiel so, um ein Beispiel zu nennen. Also mein Vater war unter anderem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in dem Ort, in dem meine Eltern leben. Und ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, wenn er irgendwelche Lehrgänge besucht hat, dass er lernt auf diesen Lehrgängen. Aber er hat unterrichtet. Das war etwas, was ich nie wusste, obwohl das ein grundlegender Bestandteil seines Lebens war. Und das hast du auf der Beerdigung erst erfahren? Ja, also, ja gut, das ist was sehr Aber das ist ja noch, ist. Das ist aber jetzt noch wieder ein ganz anderes Thema. Du hast gerade erst gesagt, es ging dir um die Anteilnahme. Jetzt wird auch so klar, dass du erst durch den Tod deines Vaters viel erfahren hast über deinen Vater. Ja, sehr viel. Und es waren enorm viele Menschen, so eine kleine Gemeinde und die Kirche hätte dreimal voll werden können. Mit diesen ganzen Menschen, die da waren. Und einen Rosenkranz, wir haben nur einen Rosenkranz gemacht. Das ist ja so üblich, ich weiß nicht, welcher Glaubenskirche du angehörst, aber im katholischen Glauben der katholischen Kirche ist es halt üblich mit den Rosenkränzen vor der Beerdigung und wir haben nur einen gehabt und es waren so viele Menschen da und auf der Beerdigung waren so viele Menschen und ich war so überwältigt davon, wie viel da auf uns eingestanden ist. Wir hatten Kondolenzkarten körbeweise und ich bin so ein bisschen ratlos in unserem Gespräch, Sabrina. Muss ich ehrlich sagen. Weil ich nicht genau weiß, wohin es führt und über was wir eigentlich so ganz konkret reden. Ich habe ja so viele Sachen verstanden. Einmal, dass du die Trauer nicht so nach außen zeigen kannst. Ja, dass die Leute erstaunt sind, wie cool du drauf bist und wie gefasst du wirkst. Cool drauf würde ich das nicht glauben. Nein, aber dass du so relativ gefasst wirst, dass die Leute dir das so widerspiegeln. Ne? Dass du nicht viel erfahren hast früher von deinem Vater und dass die Anteilnahme dann sehr groß war in der Beerdigung. Sag mir doch mal ganz klar, warum du angerufen hast. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich selber nicht so richtig differenzieren kann. Es geht in so viele Richtungen, was mich da bewegt hat. Und deswegen, ich konnte auch dein ich konnte auch eben am Telefon, als ich gefasst bin, bevor ich mit dir gesprochen habe, konnte ich das auch nicht ganz genau konkretisieren, worum es mir gegangen ist. Das war aber in erster Linie immer die Beerdigung seines Vaters. Also es geht sehr um den Tod des Vaters und es hängt ganz viel damit zusammen und das ist sehr komplex und sehr verknotet alles. Ja. Ne? Deshalb brechen wir das jetzt hier in der Öffentlichkeit ab und du legst auf und meine Psychologin, die Elke, die ruft dich jetzt gleich an. Dann habt ihr Zeit, dann könnt ihr das alles versuchen, mal ein bisschen auseinander zu kriegen, okay? Okay, alles klar. Alles Gute, Sabrina. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Jetzt geht es weiter mit Jan. Und Jan ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Jan. Dein Thema. Ja, also der erste Anrufer bei dir, der hat ja zum Thema Erfurt angerufen. Und was da jetzt auch so gesetzlich sich ändern wird in nächster Zeit. Soll, man diskutiert jetzt. Ja, ich denke mal, es wird sich schon irgendwas ändern. So, und ich habe nun angerufen, weil ich kann das, glaube ich, ganz gut fortführen. Ich bin nämlich legaler Waffenbesitzer. Ich bin 18 Jahre alt, bin Jäger und bin jetzt auch unmittelbar dadurch ja irgendwie betroffen. Es ist ja nun so, dass jetzt der Bundesinnenminister auch gefordert hat, dieses Mindestalter auf 21 rauszusetzen. Und der Bundeskanzler hat sich da ja auch schon angeschlossen. Und ich denke mal, die werden das nicht einfach so dahin sagen. Das denke ich auch, gerade jetzt auch für der Wahl. Das ist ja auch sehr populär, das sozusagen. Ja, das ist auch, das bedauere ich, dass das jetzt so da reingezogen wird, weil es läuft jetzt mittlerweile nur noch so, wer am lautesten schreit und am meisten fordert, der kriegt die meisten Stimmen. Ja, dieses schlimme Unglück wird von allen Seiten, habe ich den Eindruck, jetzt schon instrumentalisiert für den Wahlkampf. Das habe ich gleich gedacht, wie ich es gesehen habe. Also wie ich mitbekomme, wir bedauern das natürlich alle sehr, die Jäger und Sportschützen. Ich war zutiefst erschüttert, also so erschüttert war ich schon ganz lange nicht mehr, dass kein Mensch sowas machen kann. Und jetzt bist du ein junger Jäger, ein junger Mann, der einen Waffenschein hat, aber Waffenbesitzer ist. Ja. Und mit dieser Waffe könntest du rein theoretisch auch sehr schlimme Dinge anstellen. Rein theoretisch. Was macht denn so eine Ankündigung aus der Politik mit dir, mit deinen jungen Kollegen, dass die sagen, eigentlich müssen wir das Alter hochheben auf 21. Wir müssen das alles verschärfen. Ja, also ich habe mit meinen jugendlichen Kollegen, so viele sind es auch nicht, weil, naja gut, es gibt ja noch nicht so viele junge Jäger, also kommt immer ein bisschen Nachwuchs. Also ich habe jetzt mich selber damit erstmal viel befasst und ich habe jetzt schon, weil ich bin jetzt genau 18, ich bin noch nicht 21 und ich mache mir jetzt doch Sorgen, dass ich praktisch enteignet werde. Wie lange hast du denn überhaupt schon die Waffe? Also ich habe meinen Jagdschein mit 16 Jahren gemacht. Das ist in Deutschland das Mindestalter, den Jugendjagdschein. Und habe mir dann letztes Jahr mein erstes Gewehr zugelegt. Muss ich dir jetzt sagen, Jan, ich bin nicht in dieser Materie drin. Ich sag dir mal so ganz einfach so als normaler Bürger, der das so beobachtet, das Geschehen. Ja. Würde ich jetzt spontan sagen, ist aber auch verdammt jung, dass man mit 16 schon einen Jagdschein machen kann. Finde ich eigentlich auch zu jung. Ich musste mal richtig drüber nachdenken und mir die Argumente anhören, aber so ganz spontan würde ich das sagen, ja. Ja, also es ist so, dass man, bis man 18 Jahre alt ist, nicht alleine auf die Jagd gehen darf. Man muss einen erwachsenen Jäger dabei haben. Ja, trotzdem. Und mit dem Waffenkauf ist es auch so, dass man ohne die Eltern keine Waffe kaufen kann, bis man 18 Jahre alt ist. Pistolen, also Selbstladewaffen schon gar nicht. Gut, aber grundsätzlich darf ein 16-Jähriger so ein Ding in die Hand nehmen, ne? Und darf damit schon sich trainieren und vertraut machen. Ja, weil als Jäger ja gilt ja sozusagen, dass man ein Bedürfnis dafür hat. Gut, aber könnte man nicht sagen, dass man, dass dieses Bedürfnis, so das Autofahren kann man auch noch nicht mit 16, dass man halt dann warten muss bis 18 oder vielleicht sogar gegebenenfalls bis 21. Wäre das denn nicht okay, um vielleicht so ein bisschen mehr, ja, vielleicht, dass man darauf hofft, dass die Leute ein bisschen reifer sind und nicht zu früh damit vertraut werden mit diesem ganzen Sujet. Ja, das ist ja wieder jetzt eigentlich eine typische Sache, die abläuft. Jetzt ist was passiert und jetzt plötzlich wollen sie alle was ändern. Es wird nie vorher gehandelt. Und wenn man jetzt sagen könnte, zum Beispiel mit dem Autofahren, dass es auf 21 hoch soll, dann weiß ich nicht, wenn man es einführen würde, gut, dann für die, die jetzt noch keinen Führerschein haben, aber die einen haben, den kann man den auch jetzt nicht einfach wieder wegnehmen. Ich glaube, das würde, vermute ich mal, das würde bei dir in diesem Fall auch nicht sein. Da bin ich mir nicht sicher. Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ich weiß es nicht. Also du hast Angst davor, dass man dir das wieder wegnimmt und du wieder, also du noch mal warten musst, bis du dann wieder schießen darfst. Ja, also ich musste hart dafür arbeiten, mir die Waffen kaufen zu können. Ich hab da nicht zubekommen oder so, ich jobbe. So, jetzt kann man das natürlich von deiner Warte aus verstehen. Du gehst da ganz vernünftig mit um. Aber du verstehst natürlich auch so die Sorgen in der Bevölkerung und auch die Sorgen mancher Politiker. Es gibt ja nicht, hängen ja nicht nur alle ihr Fähnchen in den Wind. Es gibt ja auch da sehr solide Menschen. Ja. So, was würdest du denn von deiner Warte aus raten, was zu tun wäre, was man tun müsste? Ja, das Problem ist ja, dass jetzt ist einmal was passiert, was eben ein legaler Waffenbesitzer war. Grundsätzlich ist es ja eigentlich eher so, dass die größte Gefahr vom illegalen Waffenbesitz ausgeht. Das hört sich zwar ein bisschen komisch an, nach dem schrecklichen Ereignis, was jetzt passiert ist, aber von der Anzahl der Taten her und was passiert, ist der illegale Waffenbesitz eine viel, viel größere Bedrohung als der legale. Glaube ich auch. Ich habe jetzt keine Zahlen vorliegen, aber ich glaube, das ist so, ja. Naja, was soll man jetzt machen? Soll man jetzt jedem legalen, gesetzestreuen Waffenbesitzer misstrauen? Sagen, der könnte ja ausrasten. Soll man dem alles wegnehmen wieder? Also, du plädierst dafür, das höre ich jetzt daraus, dass man da sehr differenziert rangehen sollte. Ja, und jetzt nicht im Überschwang der zu verstehenden Emotionen. Genau. Und vor allen Dingen nicht in Ermittracht des bevorstehenden Wahlkampfes jetzt da im Hauruck-Verfahren Sachen durchpeitscht. Ja. Wenn man es durcharbeitet, soll es wohl überlegt sein und was Sinnvolles sein und nicht einfach Wählerstimmen fangen. Vielleicht gibt es ja auch noch viel härtere Gesetze, dass man den illegalen Waffenbesitz noch mehr beschränken könnte. Ne? Dass man da krasser vorgeht. Das würde ja auch schon viel helfen, wenn die Gesetze, die wir jetzt haben, mal vernünftig durchgesetzt werden. Oder so. Der Amokschütze hätte keine Pistole haben dürfen. Da hätte er auch ein interessanter Aspekt, dass man vielleicht bisher wirklich auch zu lasch war mit den schon bestehenden Gesetzen. Genau. Ja. Die müsste man mal vernünftig durchsetzen. Dann ist schon eine ziemliche Sicherheit da. Eine absolute Sicherheit wird es nicht geben. Absolut die kann es gar nicht geben. Solange eine Schusswaffe auf diesem Planeten ist, kann es keine absolute Sicherheit geben. Ja, wir sollten alle Waffen abschaffen. Was wäre es, ne? Naja, gut. Das ist eine sehr, sehr blauäugige Vorstellung. Ja, das ist ja nicht so. Nein, natürlich nicht. Aber das wäre natürlich das Schönste, was es auf der Welt geben könnte. Tja. Jan, ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Ja, also mir war es halt wichtig, dass... Ja, das ist auch völlig okay, das so zu sehen, so zu formulieren, ja. Alles gut, auf Wiederhören. Alles klar, tschüss. Tschüss. 1.35 Uhr und 18 Sekunden, kleine Pause. Die Sekunde, 1.36 Uhr, hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, das heißt, ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live, über Radio und Fernsehen, egal über welches Thema. Hinweis noch, morgen und übermorgen gibt es diese Sendung nicht. Wir sind dann wieder da in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR-Fernsehen. Die Telefonnummer nochmal 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Christina begrüße ich jetzt herzlich und sie ist 24 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Morgen. Christina, ja. Um was geht's? Also, das ist so, ich habe drei Freunde, also... Drei, nur zwei? Nein, drei. Drei. Und das ist so, der eine ist mein Verlobter. Mit dem klappt es aber halt nicht mehr so hundertprozentig. Mhm. Und was klappt nicht? Klappt alles ja, nicht? Alles nicht. Also sei es im Bett, sei es, keine Ahnung, sei es mit dem Reden und so weiter. Mhm. Wie lange seid ihr, kennt ihr euch? Am 22. April waren es 2 Jahre. Ja. Okay, das und, der Verlobte. Der Nächste? Ja. Und der Nächste, das ist ein Arbeitskollege. Mhm. Da muss ich dazu sagen, er, wie heißt es? In ihm sehe ich halt nur einen Arbeitskollegen, aber er will was von mir. Mhm. Und ich habe ihn ziemlich gerne. Mhm. Aber da läuft nichts zwischen euch beiden. Nein, nein. Aber er würde gerne. Ja, genau. Okay. Und der Dritte? Bitte? Und der Dritte? Ja, und der Dritte, das ist mein allererster Freund gewesen. Mhm. Der hat sich jetzt nach, Gott weiß wie lange, nach 3, 4 Jahren wieder gemeldet. Mhm. Und mit dem ist aber schon was gelaufen. Mhm. Wo mein Verlobter natürlich dann auch im Dreieck gesprungen ist, ne? Ja, hat er das durch Zufall rausbekommen oder hast du es ihm gebeichtet? Ich habe es ihm gebeichtet. Mhm. Ist einmal was passiert mit dem Ex-Freund? Ja. Mhm. Von ihm ausgehend? Oder? Ja, von ihm ausgehend. Ja, aber du hast mitgemacht. Ja, das ist das Problem. Wie lange liegt das zurück, das mit dem, dass es passiert ist mit ihm? Letztes Jahr irgendwann. Mhm. Also, seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Aha. Wohnt er denn bei dir in der Gegend? Nein, zum Glück nicht. Also er wohnt in Mönchengladbach. Und wo wohnst du? In Bonn. In Bonn. Aha. Gut, das geht ein bisschen auseinander. Ja. So, Christina. Jetzt sind da drei Männer um dich herum. Ja. Und wobei der letzte ist ja im Prinzip gar nicht um dich herum. Das ist über ein Jahr her oder voriges Jahr passiert. Ja. Du hast keinen Kontakt zu ihm, ne? Oder telefoniert ihr manchmal? Sehr oft sogar. Ach so, also heute haben wir bestimmt 50 Mal telefoniert über Handy. Das also gibt aber eine hohe Handyrechnung. Ja, von ihm aber aus, ne? Ich hab keinen Vertrag, er hat mit Vertrag. Ach so. Ist er denn solo im Moment? Ja. Er ist solo. Und er würde gerne wieder mit dir zusammenkommen. Ja. Er ist in dich richtig verknallt. Ja. Wie sieht es denn in deinem Herzen aus, was diesen Ex-Freund anbelangt? Ja, nicht besonders viel, denke ich mal. Also, da sind einige Sachen damals gelaufen, die ich ihm nicht so richtig verzeihen kann. Mhm. Und, Also, drei Männer, den Verlobten, mit dem du 2 Jahre zusammen bist, mit dem läuft aber alles nicht mehr so geschmiert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Dann den Arbeitskollegen können wir, glaube ich, mal abhaken, weil da willst du ja nichts von und insofern ist es ja nicht so ein großes Problem. Da sagst du einfach, dass du es nicht möchtest und ausprobieren? Ja, das habe ich schon gesagt. Und dann, dann meint er nur, wir können es doch nochmal probieren. Also wir können es ja mal probieren und ja, so. Ja, aber Christina, wenn du es nicht willst, dann gibt es doch gar nichts zu reden da. Nee, habe ich ihm auch schon gesagt. Ich habe ihm das schon so oft gesagt, habe ich gesagt, wir können gern Freunde bleiben, aber mehr ist nicht. Genauso macht man das. So, aber jetzt haben wir den ersten Freund noch, also den Ex-Freund und den derzeitigen Verlobten. Ja. Jetzt sitzt du Arme da irgendwie zwischen den Stühlen. Ja, das ist voll die Scheiße. Und das Beste ist, ich habe immer Angst, dass die aufeinandertreffen, ne? Weil die würden sich gegenseitig die Köpfe einhauen. Aber ne? Christina, weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Eigentlich willst du doch von beiden nichts mehr. Oder nichts. Du bist mit deinem Verlobten nicht zufrieden. Du sagst, im Bett läuft es nicht mehr so, im Alltag läuft es auch nicht mehr. Ja. Die Beziehung ist eigentlich kaputt, ne? Ja. So, das ist ja schon ein hartes Urteil, wenn man sagt, die Beziehung ist kaputt. So, und dann gibt es diesen Ex-Freund, mit dem hast du mal nochmal vorgestern geschlafen. Ja. Aber eigentlich willst du mit dem auch nicht zusammen sein und da ist auch keine Liebe. Ist das, habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja, dann ist es doch eigentlich ganz klar, Mensch. Nur, wie heißt es bei meinem Verlobten, ist es so, dass ich ihn immer noch sehr, sehr gerne habe. Mhm. Und in den 2 Jahren ist so viel zwischen uns passiert. Mhm. Ich weiß nicht, ich würde für ihn nach übers Wasser gehen, wenn ich könnte, weißt du, irgendwelche Medikamente zu holen. Mhm. Gut, er hat quasi so die Stellung eines wirklich richtig guten Freundes. Ja, aber nicht mehr die Stellung eines Geliebten, eines Partners, das nicht mehr. Ja, nicht direkt, also nicht mehr direkt. Mhm. Hast du ihm das mal so gesagt? Weiß er das? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Weil, ich habe auch so ein bisschen Angst, weil er ziemlich labil ist. Mhm. Und die Eltern, die kümmern sich halt nicht und... Wie alt ist er? Der ist jetzt 23 geworden. Naja, ist auch schon ein erwachsener junger Mann. Ja, ja. Lass mich nochmal zu deinem Ex-Freund, der in Mönchengladbach wohnt. Eine Frage stellen. Wenn du eigentlich nicht an dem interessiert bist und wenn du den eigentlich auch nicht mehr liebst, warum telefonierst du dann so viel mit dem? Ja, das ist ein ganz einfacher Grund. Ich meine, ich weiß, dass er im Moment zuhört. Mhm. Und das ist ein ganz einfacher Grund. Ich habe, mir vorgenommen, was er damals gemacht hat, habe ich mir vorgenommen, mich an ihm zu rächen. Ja. Was hat er denn gemacht? Ja, wir haben uns mal in Köln getroffen. Mhm. Und dann hat er angeblich da so eine Drogenabhängige getroffen. Mhm. Ist mit ihr dann nach Hause, weil sie nicht mehr wusste, was los war. Mhm. Und hat dann halt da mit ihr geschlafen und wir waren noch zusammen. Mhm. Und ich sollte ihm dann nachher so alles hinterm Rücken wieder verzeihen, ne? Wie lange liegt das zurück? Oh, Moment. Jetzt 4 Jahre, glaube ich, ungefähr. Ach, Christina. Können wir nicht sagen, das sind alte Kamellen? Willst du dich nicht damit, ne, belaste dich doch nicht damit noch. Lass das doch sein und leg's in die Vergangenheit und das ist es dann gewesen. Kümmere dich lieber darum, dass du ein vernünftiges Verhältnis zu deinem Verlobten bekommst oder dass ihr euch auf einer vernünftigen Basis trennt voneinander, wenn das so nicht mehr geht. Weißt du, das ist nicht gut, wenn du dich damit so sehr beschäftigst. Ich würde sagen, ihr müsst diese Beziehung klären, du und dein Verlobter, indem du das aber auch klar ausdrückst, was du empfindest. Ja. So, und wenn das zu problematisch ist und du sagst, er ist zu labil und du hast Angst, dass er da irgendwie zusammenkracht oder so, dann geht doch mal für 1, 2, 3, 4 Beratungsstunden zu einer Paarberatung. Mhm. Da ist immer jemand bei, ein Fachmann dabei, der euch da auch gute Hilfestellung geben kann. Soll ich dir mal... möchtest du vielleicht noch mit meiner Psychologin sprechen? Die kann dir dann eine Adresse geben von einer Beratung in deiner Gegend? Nicht nötig. Nicht nötig. Aber ich hätte gerne ein Autogramm von dir. Okay. Dann leg aber trotzdem auf und wir rufen dich vielleicht nochmal an wegen der Adresse. Ja, okay, danke. Alles Gute. Ja, dir auch. Tschüss, danke. Schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Markus, 30 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Markus. Um was geht's? Ja, das Thema hatten wir heute Abend schon mal, deswegen rufe ich auch an. Und zwar geht es um Damenstrumpfhosen. Auch um Damenstrumpfhosen? Ja. Du bist auch ein Damenstrumpfhosenträger? Ja. Warum? So genau weiß ich es selber nicht, aber das, was ich mir selber erklären kann, aufgrund des Gefühls. Ja, was für ein Gefühl löst es denn aus? Sehr angenehm, es ist sehr weich, es ist sehr angenehm. Und deswegen halt, oder beziehungsweise halt, dann eben erotisch. Mhm. Es ist immer verbunden mit Erotik, glaube ich, ne? So ein, wenn man so ein Fetisch hat, Darmstrumpfhose. Ja, ich denke schon. Das macht immer an und erotisiert einen. Ich denke schon, ja. Ja. Wie lange praktizierst du das schon? Seit ungefähr, also genau weiß ich selber nicht, aber ungefähr 17 Jahre. Mhm. Also fing auch in der Jugend an? Ich sag mal mit der Pubertät. Mit der Pubertät, ja. Wann ziehst du eine Darmstrumpfhose an? Eigentlich nur vorm zu Bett gehen. Ach, du schläfst immer mit der Darmstrumpfhose? Nicht immer. Aber meistens? Ja. Ja. Warum? Das ist ja auch kurios. Ich hätte jetzt gedacht, das zelebrierst du so, wenn du vielleicht dich selbst befriedigen willst. Aber warum vor dem zu schlafen gehen, vor dem zu Bett gehen? Ja, weil es ein angenehmes Gefühl ist. Mhm. Hast du sonst noch etwas an, wenn du schlafen gehst? Meistens nicht. Machst du ein T-Shirt, wenn es halt kalt ist. Ne? Ja, aber es kommt oft vor, dass du nur die Darmstrumpfhose an hast. Ja. Ja. Ist es dann immer so, dass es immer parallel läuft, dieses Gefühl des Materials der Strumpfhose auf der Haut und eine sexuelle Erregung und eine Selbstbefriedigung? Ist das immer miteinander verknüpft? Nicht immer, aber durchaus öfters. Hm. Bist du in einer Beziehung? Momentan nicht, nein. Warst du bestimmt aber schon mal in der letzten Zeit? Ja, sicher. Wie hat deine Freundin darauf reagiert? Ich habe es nur zweien davon erzählt. Hm. Und die erste fand das sehr interessant. Mhm. Und die hat, also allerdings hat sie schon Schwierigkeiten damit, also es nachzuempfinden. Hast du es mal vorgeführt bei ihr? Und ja. Das schon. Mhm. Und das hat sie dann auch gut gefunden, oder interessant zumindest, wie du sagst. Ja. Mhm. Ja, und die zweite, die hatte große Schwierigkeiten. Also die konnte es überhaupt nicht nachempfinden. Sie hat zwar versucht, aber sie konnte es nicht nachempfinden, weil sie selber eigentlich nie Strumpfhosen getragen hat. Ach so. Ja, das ist natürlich ganz unpassend, wenn sie selbst nicht mehr drauf steht. Wie viel verbrauchst du denn so im Monat? Oder, ja, im Monat, fragen wir im Monat. Also die halten eigentlich ziemlich lange, aufgrund dessen, dass ich sie halt tagsüber eigentlich nie trage. Ja. Hast du denn eine spezielle, also 4, 5, 3, 2 im Monat? Ich denke mal 1, 2. 1, 2, ja. Mhm. Hast du eine besondere Farbe, die du bevorzugst? Hautfarbe. Mhm. Findest du das eigentlich selbst an dir auch erotisch, wenn du dich dann siehst im Spiegel, wenn du dieses Ding anhast? Ja, das eigentlich weniger. Mhm. Also da eher die Vorstellung, also da finde ich wesentlich interessanter, wenn ich eine Frau drin sehe. Mhm. Bist du denn unter Umständen, wenn du dran kämst oder dran kommst, interessiert an getragenen Damenstrumpfhosen? Nee, überhaupt nicht. Das nicht? Also, nee. Und wenn du die kaufst, ist das nicht ein bisschen peinlich, so an diesem Stand? Ja, sicherlich, klar. Am Damenstrumpfhosenstand zu stehen und da so zu gucken? Da fühlt man sich doch wahrscheinlich ertappt, ne? Dass alle denken, ha, das ist so einer, der auf sowas steht, oder? Das hängt von den Blicken ab, die ja, klar, aber man denkt das ja vielleicht, dass man alle Blicke auf sich zieht in dem Moment. Wir alle, nee, also das ist im Prinzip nur dann, wenn halt jemand doof guckt, dann macht sich schon Gedanken ansonsten, obwohl es immer natürlich ein peinliches Gefühl ist, klar. Aber du bist routiniert und die Lust ist so groß, dass du da die Hemmschwellen halt überschreitest, das zu machen. Ja, also mittlerweile schon, ja. Weiß das eigentlich sonst jemand, ein guter Freund von dir oder? Ja, nur also ein paar wenige ganz enge Freunde. Könnt ihr mir vorstellen, dass gerade Männer, also Kumpels oder gute Freunde, auch eher irritiert reagieren, ne? Wenn ein Mann das so als Mann erzählt. Das Mannsbild wird natürlich total in Frage gestellt. Ja, sowas. Absolut. Kam nicht schon die Frage, hey, was ist das denn? Bist du schwul oder so? Auf die Art und Weise natürlich nicht, aber es wurde darüber gesprochen und klar, die Fragen stellen sie sich, klar. Aber ob so Transvestitenanteile in dir sind, ne? Sonst könnten ja Leute vielleicht auch fragen. Ja, das, klar, Thema. Wir haben darüber gesprochen, aber hat überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Also ich glaube bestimmt, dass es viele Männer gibt, die darauf stehen und dass das alles so in großer Heimlichkeit stattfindet. Ja, ich meine, ich denke mal, bleibt den Männern keine andere Wahl, aufgrund der Gesellschaft, so wie die wie mit sowas umgeht und sowas sieht. Was wäre denn für dich so das Größte an erotischer Vorstellung, was du mit dieser Strumpfhose und mit einer Frau beispielsweise machen könntest? Im Prinzip, dass das eine Frau in sie trägt und ich streichle sie und das halt das angenehme Gefühl und dass sie das auch als sehr angenehm empfindet, das war halt wichtig. Also dass ihr beide eine Damenstrumpfhose tragt und das beide dann genießt. So meinst du das? Das muss nicht sein, ey. Also ich sag mal, da ist es wichtiger, dass sie da einsetzt. Ach so, das so, ach so. Das ist schon kurios, ne? Ich dachte, du wärst jetzt sehr scharf drauf, dass ihr beide das Ding tragt. Ich sag mal, klar, das hab ich ausprobiert und das fand ich auch sehr interessant und finde es auch sehr interessant, aber das ist mir persönlich halt nicht so wichtig. Also eine Frau darin zu sehen und eine Frau darin zu fühlen, ist natürlich viel, viel interessanter. Also, das war ein weiterer Freund der Damenstrumpfhose, auch an sich selbst, nämlich der Markus. Danke für deine intimen Offenbarungen hier bei mir, Markus. Alles Gute, viel Spaß noch. Tschüss. Petra, 30 Jahre, nee, nicht 30, 50 Jahre alt. Ja. Hallo Petra, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Es geht darum, und zwar, ich habe schon versucht, seit dem 25. März bei dir anzurufen, aber es klappte nicht. Ja. Seitdem ist meine Tochter auf und davon. Mhm. Sie ist 18 Jahre alt, sie wird im August 19. Mhm. Und sie ist mit einem... Nicht mit einem Typen, der Typ war schon mal da bei uns, der hat sich vorgestellt und 14 Tage später war sie fort. Mhm. Du vermutest mit diesem Typ zusammen? Der Typ, der hat ihr Geld geschickt, damit sie nach Belgien kann. Die ist hier nach Belgien. Nach Belgien? Ja, nach Ostende. Mhm. Und was? Warum nach Belgien? Warum nach Ostende? Ja, weil der aus Belgien ist. Mhm. Der ist aus Belgien. Mhm. Und seit dieser Zeit hast du überhaupt keinen Kontakt zu deiner Tochter? Ganz schwer. Also ich habe einen Abschiedsbrief. Soll ich den dir mal vorlesen schnell? Oder ein Teil davon, ja. Also, liebe Mom und Dad, ich weiß, es ist ganz schwerer Schock für euch, dass ich auf einmal wegging und nicht wiederkomme. Denn dann bin ich meinem Herzen gefolgt und ausgezogen. Macht euch bitte keine Sorgen, denn sollt ihr doch wissen, dass ich in Sicherheit bin und behütet und beschützt werde. Nun beginne ich mein eigenes Leben zu leben. Alle Formalitäten habe ich soweit erledigt. Bitte verzeiht... Moment. Mhm. Bitte verzeiht, dass ich die neue Adresse noch nicht gebe, wisst aber, dass ich euch schreiben werde und versucht nicht, mich gegen meinen Willen zurückzuholen. Ich bin nun alt genug und habe es so gewollt. Ihr werdet euch fragen, wo genau ich bin. Ich sage nur eins, erinnert euch an die letzten circa 2 Wochen. Es tut mir leid, dass ich euch in den letzten Jahren so viel Ärger gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Ich liebe euch sehr und danke euch. Nie werde ich euch vergessen. Ich werde euch selbstverständlich auch besuchen, versprochen. In inniger Liebe, eure Christiane. 19 Jahre ist sie alt. Sie wird im August 19, am 10. Hm. Was ist denn da in der letzten Zeit passiert? Sie macht so Andeutungen. Habt ihr große Probleme miteinander gehabt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht hatten wir in der letzten Zeit Probleme. Aber der Brief klingt so, dass sie jetzt endlich ausbrechen will und dass wir alles... Ja, die letzten 2 Wochen, da war der Typ bei uns zu Besuch. Hm. Ja, und... Aber dennoch. Es war als Hinweis gegeben, wo sie jetzt ist. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber ich habe das andere auch so verstanden, als hätte sich da eine ganze Menge angestaut über Jahre an Problemen, an Beklemmung oder was auch immer. Aber du sagst, du wüsstest gar nicht, was du nennen solltest. Nein, also ich will mal sagen, wenn es Probleme gab, haben wir das in einem Familienkreis gelöst. Mhm. Mhm. Ja, und zwar einmal hat sie im Jahr 3000 mich um 450 D-Mark erleichtert. Mhm. Ach, geklaut. Ja, mhm. Vom Konto. Mhm. Und dann noch einmal im Jahr 2001 um 1250. Mhm. Also das war natürlich unheimlich viel. Das erste Mal habe ich das als Ausrutscher. Mhm. Ja. Was hat sie denn mit dem Geld gemacht? Sich Klamotten gekauft. Mhm. Obwohl, ich will mal sagen... Aber das sind die einzigen beiden, ich sag mal, so schlimmen Sachen, die vorgefallen sind. Dass das ist... Ja. Das ist das Geld geklaut. Das nächste Schlimmste ist ja, dass die Vorgesteher im August, wo ich 18 war, einfach die Lehre beendet hat. Also abgebrochen hat. Abgebrochen hat und uns aber vorgespielt hat, dass er noch in die Schule geht. Ach so. Was hast du genau denn? Wie der Junge in Erfurt. Ja. Was hat sie denn für eine Lehre angefangen? Sie hat Hauptschulabschluss und ich habe sie als Hauswirtschafterin Lehre unterbekommen. Da war ich froh, ja, dass sie wenigstens erstmal einen Berufsabschluss hat. Irgendwas ist ja mit dem Mädel nicht in Ordnung. Irgendeine tiefe Unzufriedenheit. Hast du eine Ahnung, irgendwie eine Mutmaßung, was da los sein kann oder los gewesen sein kann? Na, unzufrieden war die nicht, aber es ist so, die Freundin von ihr ist auch ausgezogen. Die ist zu ihrem Freund auch in eine andere Stadt. Und sie war dann noch die Einzige, die alleine hier zu Hause war. So, jetzt dieser Mann aus Belgien. Ja. War das ein jüngerer Mann oder schon etwas älter? Der ist 26. 26? Und was für einen Eindruck hattest du von dem? Sehr sensibel, schnell depressiv. Schnell depressiv? Ja, er ist sehr leicht ans Wasser gebaut. Ja, also aber du hattest keinen erschreckenden Eindruck, eigentlich ein netter Mann, ein netter junger Mann. Er war nicht schön, muss ich dazu sagen. Er schien barbarisch, aber sonst war er nett. Nun muss ich dazu sagen, da hat er mir gesagt, er hat sehr viel Pech beim Mädchen gehabt, ja. Und ich muss dazu sagen, meine Tochter ist ein sehr hübsches Mädchen. Ja. So, und die beiden haben sich jetzt Hals über Kopf ineinander verknallt. Ja. Und so, du vermutest, dass sie jetzt irgendwie bei ihm ist, bei ihm wohnt. Bei ihm, die wohnt bei ihm, ja. Und dass sie dorthin kommen kann, da hat er ihr Geld geschickt. Denn ich habe den Umschlag noch gefunden. Da stand ja auch die Adresse drauf. Ich werde auch nicht hinschreiben. Sie soll weiterhin in den Gedanken bleiben, dass ich die Adresse noch nicht habe. Ja. Ist denn dieser Abschiedsbrief quasi, den du gerade vorgelesen hast, ist das einzige Signal aus der letzten Zeit gewesen oder hat sie sich nochmal irgendwie telefonisch gemeldet oder? Ich habe sie telefonisch am Apparat mal gehabt, ja. Woher hast du die Nummer oder hast du ihre Handynummer gewählt? Ich habe ihre Handynummer gewählt. Das ist jetzt abgestellt. Und dann hat sie gesagt, ich schreibe euch noch eine Karte. Dann hat sie dasselbe nochmal geschrieben, ich bin meinem Herzen gefolgt. Und ich bin sehr glücklich und bla bla bla. Also ich finde ja schon mal beruhigend daran, dass man sich keine Sorgen machen braucht, dass da ein Verbrechen vorgefallen ist. Ne? Das kann man ja so sagen. Und ich finde beruhigend, dass du sagst, eigentlich hatte ich von dem jungen Mann einen ganz guten Eindruck. Das ist nicht ein Zuhälter oder irgendjemand, der meine Tochter irgendwo reinziehen will. Das war noch ein junger Mann, der auch Manieren hatte. So. Ja, wo findet man denn heute noch einen jungen Mann, der zu einer wildfremden Familie kommt und der jungen Frau oder der Mutter ein paar Pralinen mitbringt? Ja, das ist schon ein sehr netter Zug, das sage ich auch. Ja. So, jetzt muss man ja vielleicht, Petra, man weiß ja überhaupt gar nicht, was in deiner Tochter vorgegangen ist. Sie hat ja nun einen sehr netten Abschiedsbrief geschrieben und sie hat dich gebeten, lass mich mal erst in Ruhe. Es ist alles in Ordnung und wenn ich mich so gefangen habe oder gesetzt habe, werde ich schon wieder mit euch in Kontakt treten. Das ist ja eigentlich ganz beruhigend. Ich hatte am Anfang Angst, als du angefangen hast zu sprechen gerade, dass das Mädel völlig spurlos verschwunden ist. Nein, spurlos verschwunden ist sie nicht mehr. Wenn, da hätte ich dann schon... Wenn sie dann irgendwann wieder Kontakt zu euch aufnimmt, Hat ja noch am 16.04. hat sie einen Brief geschrieben. Ja, da hat sie geschrieben, uns geht es hervorragend, wir sind sehr glücklich. Der Kontakt zu dem fremden Sänger von London of the Midnight wird immer besser. Die hat also eine internationale Fanclub gegründet für London of the Midnight. Das kenne ich nicht. Ist das ein Sänger oder was? Das ist eine Gruppe. Eine Gruppe. Aus Amerika. Und L.E. Aha. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Petra. Ich bin ganz beruhigt. Denn deiner Tochter geht's gut. Und sie wird ihren Grund haben, warum sie weggehen wollte. Ja, bloß das eine ist, sie war bei uns familienversichert. Ja, ich wollte sie nochmal anrufen. Suche dir Arbeit, sonst bist du nicht versichert. Ja, ich komme nicht hin. Ja. Ich komme nicht hin. Ich habe auch schon versucht, über die Telekom, mit der Adresse von dem jungen Mann. Also, ich höre die Melodie. Es geht gleich zu Ende. Diese Sendung wird auch in Belgien geguckt. Ich weiß nicht, ob das bis aufs Ende geht, keine Ahnung. Aber vielleicht hat sie das ja mitbekommen, was natürlich eine schöne Sache wäre. Ansonsten nochmals, ich bin beruhigt, dass sie eigentlich ganz gut drauf ist und in guten Händen ist. Und die eine Sache wird sich irgendwie auch schon finden, Petra. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich wünsche alles Gute und hoffe, dass deine Tochter sich bald wieder bei dir meldet. Ich möchte mich bei dir bedanken und bleib weiter so offiziell so nett. Dankeschön, ja? Petra. Deine Sendung gucke ich immer in der Nacht. Dankeschön. Und jetzt müssen wir Schluss machen. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Wir sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wieder da. Ich wünsche euch bis dann alles Gute. Tschüss.